Kundgabe 3939. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.12.1946. Gott offenbaret sich jedem, der ihn erkennen will. Achtet aller Geschehnisse um euch, und ihr werdet auch mich spüren, stets und ständig in eurer Nähe. Denn immer wieder werdet ihr das Wirken jener Kräfte feststellen können, die euch übel wollen, die Finsternis über die Erde breiten und euch mir entfremden wollen. Und immer wieder werdet ihr auch mein Wirken erkennen können, das euch vor jenen Kräften schützet, das euch Licht gibt unentwegt und euch zu mir zieht. Wer sehen will, der sieht auch, was um ihn vorgeht. Und er weiß, weshalb das Erdenleben so schwer ist für die Menschen. Doch wer meiner achtet, wer alles in Zusammenhang zu bringen sucht mit meinem Willen und also auch den mir widersetzlichen Willen der Mitmenschen erkennt, der wird nicht ungeschützt jenen Kräften gegenüberstehen, die auch ihn hineinziehen wollen in die Finsternis. Denn von dessen Seite weiche ich nicht, und ich bringe mich ihm offensichtlich in Erscheinung. Er soll den Glauben an mich nicht verlieren, weil ich nicht will, dass die meinen an ihren Seelen Schaden leiden. Und immer wieder werde ich mich offenbaren dem, der nur in Gedanken an mich um sich schaut, und jedes Ereignis in seinem Leben wird ihm meine Nähe künden. Er wird sehend werden, weil er sehen will. Den meinen halte ich mich nicht verborgen, und wenn die Menschheit auch zweifelnd oder ungläubig fragt, wo ist Gott in dieser Not? Wollet ihr mich sehen, so werdet ihr mich auch sehen. Doch meine Gegenwart könnet ihr nur empfinden, so ihr sie ernstlich begehret. So ihr im Glauben an mich zu mir flüchtet, mit allen euren Nöten und Anliegen, denn dann besitzet ihr auch den Glauben an mich. Dann zweifelt ihr nicht, dass ich euch helfen kann und auch helfen will. So ihr aber diesen Glauben nicht in euch traget, kommet ihr auch nicht zu mir im Gebet. Und dann kann ich mich auch nicht euch offenbaren. Doch achtet aller Geschehnisse um euch, und ihr werdet auch die sichtliche Hilfe feststellen können bei denen, die an mich glauben. Ihr werdet mein Wirken dort ersehen können, denn ihre Not behebe ich jederzeit, auf dass auch ihr glauben lernet, die ihr noch ungläubig seid, auf dass auch ihr zu mir findet und in allen Nöten den Weg zu mir nehmet. Denn es ist überaus nötig für euch, dass ihr die Verbindung herstellt mit mir, ansonsten ihr ohne Kraft bleibt und nicht geistig reifen könnet, wie es eure Erdenaufgabe ist. Schauet um euch, achtet des Lebens jedes Einzelnen und erkennet meine Fürsorge dort, wo ihr den Glauben findet an mich. Denn diese sind die meinen, die ich allzeit bedenke, denen ich gebe, was sie benötigen und die ich führe durch alle Gefahren des Leibes und der Seele hindurch. Und an ihnen nehmet euch ein Beispiel, handelt wie sie, denket wie sie und stellet die Verbindung her mit mir. Und ich will euch helfen, euer Ziel zu erreichen. Ich will euch helfen geistig und irdisch, so ihr nur mich anerkennet und euch mir demütig nahet, dass ich euch annehme als meine Kinder. Denn ich weile sichtlich in eines jeden Nähe, der mich zu sich zieht, durch innige Gedanken und Liebeswirken. Jeder, der sehen will, wird mich auch erkennen im kleinsten Geschehen. Er wird meine Liebe und Fürsorge erkennen können, er wird die göttliche Führung erkennen in dem Lebensschicksal des Einzelnen. Er wird mich selbst erkennen können, denn ich offenbare mich jedem, der mich erkennen will. Amen.